Wenn es nicht rund läuft, ist es so, als wollten Sie einen bestimmten Radiosender hören, hätten aber die falsche Frequenz eingestellt. Wenn Sie ein heißes Date mit jemandem haben und statt lasziver Jazzmusik die Nachrichten anstellen, wird nicht nur die Jazzmusik ausbleiben. Wahrscheinlich kommt's zu einer Diskussion über Einwanderungsgesetze. Aber Sie wollten doch schmusen bei Kerzenschein. Das Universum orientiert sich an der Frequenz, die Sie aussenden. Und es lässt sich nicht austricksen. Wenn unsere Frequenz hoch ist, hat es den Anschein, als würden uns wunderbare Dinge mühelos zufliegen. Als stolperten wir immerzu über die perfekten Leute und Gelegenheiten. Umgekehrt funktioniert es genauso. Wie beobachtete schon Albert Einstein treffend, Zufall ist Gottes Art, anonym zu bleiben. Lernen Sie, ein Meister im Reich der Energie zu werden. Glauben Sie an das noch nicht Gesehene. Verweilen Sie in der höchsten Frequenz und nutzen Sie die Ihnen innen wohnende Kraft. Dann erschaffen Sie die von Ihnen gewünschte Realität. Der Schlüssel zur Freiheit ist also, sich die Dinge bewusst zu machen. Sobald Sie erkannt haben, dass Sie Ihre Situation erheblich verbessern können, wenn Sie sich mit der Ursprungsenergie verbinden und Ihre Frequenz erhöhen, können Sie eigentlich gleich loslegen. Wie genau, erkläre ich später. Hören Sie also auf, sich noch länger in Ihrem Loch zu verkriechen und als bedauernswertes Opfer der Umstände zu betrachten. Bloß weil Sie sich zum Abendessen Fertignudeln in der Mikrowelle aufwärmen oder für jemanden arbeiten, der Sie wahnsinnig macht. Um Ihre Frequenz nachhaltig zu erhöhen, müssen Sie daran glauben, dass alles, was Sie wollen, für Sie erreichbar ist. Dieser Glaube lässt sich am besten dauerhaft bewahren, indem Sie mit der Ursprungsenergie verbunden bleiben. Im Grunde stehen wir vor einem riesigen All-You-Can-Eat-Buffet voller unfassbarer Leckereien. Im übertragenen Sinne? Voller Erlebnisse und Einsichten, Gefühle und Möglichkeiten, Dinge und Menschen sowie unzähliger Gelegenheiten, unsere Gaben mit der Welt zu teilen. Alles, was wir tun müssen, ist, unsere Energie an unsere Wünsche anzupassen und rigoros so zu handeln, dass das Gute in unser Leben eintreten kann. Die Sache mit dem rigorosen Handeln ist dabei entscheidend. Leider können wir uns nicht einfach auf einer Luftmatratze mit Getränkehalter auf dem Pool unseres Nachbarn treiben lassen, Cocktails schlürfen, eine hohe Frequenz aussenden und warten, dass Einhörner vom Himmel herabsteigen. Wir müssen was tun, wild entschlossen und ohne Rücksicht auf Verluste. Der Trick besteht darin, beides, die Energie und das Handeln, in Einklang zu bringen. Wenn Ihre Energie nämlich nicht genau auf das ausgerichtet ist, was Sie wollen, dann wird es Sie deutlich mehr Kraft kosten, Ihr Ziel durch bloßes Handeln zu erreichen. Falls es überhaupt klappt. Okay, bei gelegentlichen Glückstreffern mag auch mal das eine ohne das andere funktionieren. Doch wenn Sie sich wirklich darüber im Klaren sind, was Sie sich wünschen, nicht, was Sie meinen, was Sie sich wünschen sollten, werden Sie irgendwann Erfolg haben. Sie müssen nur fest daran glauben, dass Sie es trotz der momentanen Umstände erreichen können. Sie bleiben mit der Ursprungsenergie verbunden, behalten eine hohe Frequenz bei und handeln entschieden. Ein himmlischer Höhenflug. Haben Sie jemals geträumt, Sie könnten fliegen und es war ein wunderbares Gefühl, bis Sie plötzlich dachten, hey, Augenblick mal, ich fliege ja. Dabei kann ich doch gar nicht fliegen. Das war dann der Moment, in dem Sie abstürzten und nicht wieder hochkamen. Trotz aller Versuche. Stimmt's? So funktioniert auch der Glaube. Selbst wenn Ihnen etwas unmöglich vorkommt, müssen Sie trotzdem daran glauben. Denn sobald Sie Ihre Überzeugung verlieren, bringen Sie die Seifenblase zum Platzen und ziehen keine Magie mehr an. Ein schmerzhafter Absturz. Die Kraft ist mit Ihnen. Hier geht es nicht darum, nur dann zu glauben und hohe Schwingungen auszustrahlen, wenn die Sonne scheint und die Häschen durchs Gras hoppeln. Vielmehr geht es darum, selbst wenn alles ungewiss oder beschissen erscheint, zu glauben, dass es eine strahlende Kehrseite der Medaille gibt, die in ihrer Reichweite liegt. Oder, wie es André Gide, der französische Autor und furchtlose Wahrheitssuchende, so schön formulierte, man entdeckt kein Neuland, wenn man nicht bereit ist, die Küste lange aus den Augen zu verlieren. Es geht darum zu glauben, dass sie in einem liebevollen, wohlmeinenden und freigebigen Universum leben, statt in einem, das kleinlich und gemein ist und andere Menschen lieber mag als sie. Es geht darum, dass ihr Glaube größer ist als ihre Angst.